Der Junge, der oft starb. Kapitel 3. Das dritte Schuljahr. Cyrus war halbwegs fertig mit seiner zweiten Tasse Kaffee und überlegte, ob er den warmen Augustmorgen nutzen sollte, um im Wald nach Zutaten zu suchen, oder ob er seinem Wunsch nachgeben sollte, unten in den Kerkern zu bleiben und ein Buch zu lesen, wie er es fast den ganzen Juli über getan hatte, als es an seine Tür klopfte. Seine gute Laune nahm augenblicklich rapide ab. Sie sank weiter, als er lilafarbene Gewänder erblickte, die mit ekelhaft fröhlichen Strängen von Goldfaden durchzogen waren. »Wenn Sie hier sind, um mich zu überreden, für den Rest des Sommers in der großen Halle zu frühstücken, verschwenden Sie Ihre Zeit.« »Und Ihnen auch einen guten Morgen, Cyrus«, sagte Dumbledore. Als Cyrus im Gegenzug einfach nur seinen Blick durch den Spalt der offenen Tür standhielt, seufzte er. »Es war nicht meine Absicht, Sie aus Ihrer selbst auferlegten Isolation zu drängen. Nein. Obwohl ich zu behaupten wage, dass ich unsere theoretischen Diskussionen über Bücklinge und Speck vermisst habe. Während des Schuljahrs haben wir so wenig Zeit für Sie.« Cyrus' Augen wurden schmal. »Nun denn«, sagte er und sprach jedes Wort so klar aus, als ob er zu einem besonders dämlichen Erstsemester sprechen würde. »Vielleicht hätten Sie kein sabberndes Monster auf den Posten des Verteidigungslehrers berufen sollen.« »Also wirklich jetzt, eines, das versuchte, mich zu töten, für den Fall, dass Sie diese belanglose Tatsache bequemerweise vergessen haben.« »Ich habe nichts vergessen. Aber ich wünschte, Sie könnten Ihren Groll gegen Remus ablegen. In weniger als einem Monat werden Sie Kollegen sein und als solche zusammenarbeiten müssen. Warum geben Sie ihm nicht wenigstens eine Chance? Sowohl zu Ihrem als auch zu seinem Vorteil.« »Nein, nein«, Dumbledore hob die Hand, als wolle er die Worte abwehren, die Cyrus auf den Lippen lagen. »Beantworten Sie das nicht. Ich möchte unser letztes Gespräch nicht noch einmal aufwärmen, deshalb bin ich nicht gekommen. Wir haben es mit einem viel größeren Problem zu tun. Ich nehme an, Ihre Abwesenheit beim Frühstück bedeutet, dass Sie das nicht gesehen haben?« »Potter«, war Cyrus' erster Gedanke. Er schnappte sich den Tagespropheten, den Dumbledore im folgenden Augenblick hochhielt. Die grelle Schlagzeile »Der Junge, der lebt, von entflohenem Sträfling ermordet«, bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Die sich entfaltende Geschichte, wie sie von Augenzeuge vor Ort Stan Schundpike erzählt wurde, offenbarte jedoch mehr Zusammenhanglosigkeit als Tatsachen. Er wurde aus dem Artikel folgendermaßen zitiert. »Hat ihn mir direkt vor den Bus geworfen, nicht wahr, Ern? Sind dann drüber, hat gut geknirscht, und erst als ich rausging, um zu helfen, weil der arme Ern ganz unter Schock stand, sah ich ihn, Sirius Black. Hab ich noch nie gesehen, sowas. Saß auf dem Bordstein mit so einem irren Blick und starrte auf den Hals von dem armen Jungen unter den Rädern. Am Lachen war, also bin ich zurück und über die Stufen gefallen. Und er ist auf mich und hat mich angeguckt. Ich dachte, das war's, aber er hat nur geglotzt und dann ist er weg.« Cyrus glotzte nun selbst ein wenig und versuchte vergeblich, der übermäßig ausgeschmückten Prosa im Rest des Artikels jedes sachdienliche Detail abzuringen. »Das ergibt keinen Sinn«, sagte er. »Warum sollte Black Potter umbringen, indem er ihn vor den fahrenden Ritter wirft, wenn er ihn auf so viele verschiedene Arten ohne Zeugen hätte töten können?« »Merkwürdig, nicht wahr?«, sagte Dumbledore. »Ich kann mir auch keinen Reim darauf machen.« »Natürlich gilt die Logik nicht unbedingt für die Beweggründe von Wahnsinnigen.« »Und was hat Potter außerhalb des Schutzes des Hauses gemacht?« »Das kann ich beantworten«, erwiderte Dumbledore. »Gestern Abend wurde beim Ministerium ein Alarm wegen Verstoß gegen den Erlass zur vernunftbemäßigen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger in Little Winging ausgelöst. Offenbar hat Harry seine Tante auf die Größe eines Luftballons aufgeblasen, was ihn zur Flucht veranlasst haben muss. Leider hatte sich Mrs. Fig bereits ins Bett zurückgezogen, da es schon spät am Abend war.« Das Papier zerknitterte in Cyrus' Faust. Und wie Sie dem Artikel entnehmen können, fand der eigentliche Vorfall in Magnolia Crescent statt, zu weit entfernt, als dass sie den Tumult hätte hören können. Ich habe mich heute Morgen bei ihr und den Auroren gemeldet, aber ich habe es auch zuerst durch diesen Artikel erfahren.« »Und jetzt wollen Sie, dass ich den Schlamassel beseitige, der durch die Inkompetenz der anderen entstanden ist?« »Was auch sonst«, Ich hatte nicht gedacht, dass Sie die Chance ablehnen würden, derjenige zu sein, der Black ergreift, sagte Dumbledore und schaffte es, sowohl überzeugend als auch missbilligend zu klingen. Nicht zum ersten Mal stellte Severus fest, dass der sprechende Hut einen schweren Fehler begangen hatte, als er den Schulleiter nicht nach Slytherin einsortiert hatte. Widerwillig neigte er den Kopf. Er verachtete es, manipuliert zu werden, umso mehr, wenn er sich des ganzen Prozesses bewusst war. »Nun«, fuhr Dumbledore fort, »da uns bedauerlicherweise einige Schlüsselfakten fehlen, Stan Schunpike ist wohl kaum das, was ich einen zuverlässigen Zeugen nennen würde, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Harrys Begegnung mit Black zustande gekommen sein könnte. Wenn Harry den fahrenden Ritter bereits gerufen hatte und Black spontan handelte, schlage ich vor, dass sie sich darauf konzentrieren, Black daran zu hindern, dies zu tun, und ihn stattdessen gefangen nehmen. Lassen sie Harry davonfahren, und wenn er daraus nichts lernt, umso besser für ihn.« »Halten Sie das für eine gute Idee?« »Das Ministerium wird ihn sehr bald aufspüren«, sagte Dumbledore, »und Harry muss einen Grund gehabt haben, die Dursleys zu verlassen. Er ist noch nie zuvor weggelaufen. Ich möchte den Jungen lieber nicht weiter aufregen, nur für den Fall, dass es ihnen nicht gelingt, Black einzusperren.« Severus blickte finster drein. »Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten ist überwältigend.« »Natürlich«, fuhr Dumbledore unbeirrt fort, »besteht auch die Möglichkeit, dass Hal versehentlich den fahrenden Ritter gerufen hat, während er bereits mit Black zu kämpfen hatte. In diesem Fall müssen Sie natürlich dafür sorgen, dass er an einen sicheren Ort gebracht wird. Das wird unbequeme Fragen aufwerfen, wie zum Beispiel, ob Sie Black überhaupt finden werden. Aber es führt kein Weg daran vorbei.« »Es tut mir leid«, sagte Severus, dem es keineswegs leid tat. »Aber nach diesen Möglichkeiten zu urteilen, bin ich entweder nicht in der Lage, Black festzunehmen, oder ich bin in der Lage, gleichzeitig mit ihm und Potter fertig zu werden. Was ist die Lösung?« Dumbledore runzelte über den Rand seiner Brille die Stirn. »Ich habe nicht den Wunsch, mit Ihnen zu streiten, mein Junge. Ich hoffe, ich habe unsere Ziele deutlich gemacht. Harrys Leben muss zu jeder Zeit Vorrang haben.« »Natürlich«, sagte Severus und zeichnete einen übertriebenen Bogen in die Luft zwischen ihnen. »Ein Ritter in schwarzer Rüstung kommt zugleich herauf.« Und damit knallte er Dumbledore die Türe zu seinem Quartier vor der Nase zu. Um ehrlich zu sein, nachdem er seinen Unmut darüber, wie ein wohlgestimmtes Instrument gespielt zu werden, beiseite geschoben hatte, freute sich Severus eher auf diesen besonderen Fall, der Potter-Wiederauferstehung. Nein, das war bei weitem zu milde ausgedrückt, nicht annähernd ausreichend, um zu beschreiben, wie sehr er von dieser Aufgabe begeistert war. Im Voraus zu wissen, wo Black sein würde, derjenige zu sein, der ihn seiner gerechten Strafe zuführen würde. Das veränderte alles. Er war kaum in der Lage gewesen, sich an der Gefangenschaft von Black zu erfreuen, als er vor 12 Jahren ins Gefängnis gesteckt wurde, gefangen in einer von Trauer durchtränkten, schuldbewussten Wut, die Azkaban wie einen weiteren perversen Witz erscheinen ließ, den Black ihm ins Gesicht schleuderte. Ein Leben inmitten der Dementoren war eine zu milde Strafe gewesen. Avada Kedavra wäre zu nachsichtig gewesen. Die Schwere von Blacks Verrat verlangte, dass er leiden sollte, bevor er starb. Severus wusste alles über das Leiden. »Ergreife Black«, mag Dumbledore befohlen haben. Aber was, wenn Severus Zauberstabhand dabei zufällig in Muster von Zaubersprüchen geriet, die er über ein Jahrzehnt lang nicht genutzt hatte, die er aber selbst in seinen Träumen immer noch kannte? Black war bösartig, und Severus hielt Selbstverteidigung, dieses eine Mal, für ein gutes Mittel zum Zweck. »Ergreife Black«, hatte Dumbledore gesagt, aber auf den Plakaten hieß es »Tot oder lebendig«, und wenn Severus ihn dabei versehentlich in Stücke gerissen hatte, wen interessierte das schon? Niemand von Bedeutung würde sich dafür interessieren. Und das drohende Schreckgespenst Lupin an Severus' Horizont verwandelte sich augenblicklich in ein Vergnügen für sich. Die Chance, ihn auf immer an Black zu erinnern, an Lupins Versagen, ihn aufzuhalten und an den letztendlichen Erfolg von Severus. Als er in Little Winging ankam, war er bereits dabei, im Kopf Kommentare zu formulieren, die beiläufig in die alltäglichen Konversationen einfließen würde. aber dennoch schnell auf das Wesentliche zu sprechen kam. Im Nachhinein betrachtet war das sein erster Fehler. Das muss er gewesen sein, denn später konnte er sich nicht erklären, wie es ihm mit seinem eigenen Revelio-Zauber nicht gelungen war, das Versteck oder die Ankunft von Black zu erkennen. Vor vielen Monden von ihm selbst geschaffen, reagierte er auf die Anwesenheit bestimmter Bestandteile allen menschlichen Brutes innerhalb eines begrenzten Radius. Im Gegensatz zu Homenum Revelio enthüllte er keine Tarnungen, sondern gab ein Ziel vor, auf das er mit unglaublicher Sensibilität zusteuern konnte. Bisher hatte er ihn nicht ein einziges Mal im Stich gelassen, und er erleuchtete die Muggel in ihren Häusern jedenfalls wie Lichter an einem Weihnachtsbaum. Er erleuchtete auch Potter, sobald er in Reichweite kam, und sicher desillusioniert inmitten zweier riesiger Rhododendren nahm Severus einfach die Unfehlbarkeit des Zaubers an und wartete. Das war sein zweiter Fehler. Er hätte in der Minute, als Potter einen Lumos sprach und über seine Schulter sah, aus seinem Versteck platzen sollen, denn irgendetwas daran kam ihm seltsam vor. Aber da war nichts, gar nichts. Im nächsten Augenblick stolperte Potter über seinen Koffer, fiel rückwärts auf die Straße und mit einem lauten Krachen erschien der fahrende Ritter. Severus hatte kaum Zeit, um den Jungen mit einem Depulso-Zauber zu versehen, so dass er auf den Bürgersteig rollte und in Sicherheit war. Aber so sollte es nicht geschehen. Es war sein dritter großer Fehler, zuzulassen, dass die Verwirrung ihn überlistete. Er vergeudete kostbare Momente mit der Frage, ob Stan Schoenpike einfach gelogen hatte, als er sich an die entsprechende Aussage des Busfahrers erinnerte, und fragte sich dann verzweifelt, ob Black ihn irgendwie hätte sehen können. Aber das war angesichts der Vorsichtsmaßnahmen, die er getroffen hatte, unmöglich. Die einzige Möglichkeit, wie Black Severus hätte entdecken können, war, wenn er ihn gerochen hätte, und das war absurd. Als Severus in die Gasse apparierte, in die Potter gestarrt hatte, nur ein Wimpernschlag, bevor der fahrende Ritter ihn aus seiner Träumerei gerüttelt hatte, war dort nichts zu sehen. Er suchte überall, durchkämmte die ganze Gegend, aber er fand nicht ein einziges Anzeichen dafür, dass Black jemals dort gewesen war. Je länger er suchte, desto heißer kochte sein Blut, bis jeder einzelne Muskel in seinem Körper zu zittern schien, straff wie eine Bogensehne. Nein, das war schlichtweg inakzeptabel. Er ließ nicht zu, dass Black ihn auf diese Weise täuschte. Er könnte das in Ordnung bringen. Er würde es in Ordnung bringen. Alles, was er tun musste, war Snape über die Fehler zu informieren, die er gemacht hatte, damit er es beim nächsten Mal richtig machen konnte. Black würde ihm nicht zweimal entwischen. Snape konnte ihn finden und er würde bezahlen. Er flog praktisch nach Hogwarts und legte die Strecke zwischen Hogsmeade und dem Schloss schneller zurück, als er sich je zuvor erinnern konnte. Zu seinem Pech erreichte er nur die Eingangshalle, wo er auf halbem Weg zur Treppe in die Kerker auf Dumbledore traf. Und dort machte er seinen vierten und entscheidendsten Fehler. Als der Schulleiter schnell zu dem Schluss kam, dass er in Wirklichkeit nicht Snape war und dann die Frechheit hatte, ihm zu sagen, er solle sich beruhigen, brach Severus mit der ganzen traurigen Geschichte heraus. Dazu gehörte natürlich auch seine höchst vernünftigen Pläne zur Lösung des Problems. »Nein«, sagte Dumbledore, »das kann ich Ihnen nicht erlauben.« Severus' Finger verkrampften sich um seinen Zauberstab. Seit seiner Ankunft in Surrey hatte er ihn nicht mehr aus der Hand gelegt. »Das soll doch wohl ein Witz sein. Welcher Teil von Black ist entkommen, entzog sich Ihrem Verständnis? Er ist immer noch da draußen, während wir hier reden.« »So wie heute Morgen, gestern und vorgestern. Ich gebe zu, dass es bedauerlich ist, dass Sie nicht in der Lage waren, bedauerlich, sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, aber ich glaube doch, Sie haben hier ein wenig den Blick für das große Ganze verloren.« »Ich habe den Blick fürs Ganze verloren?« »Bitte entschuldigen Sie, Schulleiter, aber es scheint, dass Sie es sind, der...« »Sie haben Harry gerettet, nicht wahr?« »Und ich werde ihn wieder retten.« »Ich glaube nicht«, sagte Dumbledore feierlich, »aber ich formuliere es anders. Ich habe wenig Vertrauen in Ihre Bereitschaft, in dieser Situation Harrys Leben, der Gefangennahme von Black vorzuziehen. Sie sind zu sehr vom Hass geblendet. Wäre sich mein anderes Ich bewusst gewesen, wie es Ihre Fähigkeiten, das Ziel im Auge zu behalten, beeinträchtigen würde, bezweifle ich, dass er Ihnen diese Aufgabe überhaupt übertragen hätte.« Cyrus starrte ihn an, die Nasenlöcher weit gebläht. Sofort fielen ihm einige erlesene Erwiderungen ein, aber sie blieben ihm im Hals stecken wie Asche oder Lehm, gehalten von einem glühenden Wutausbruch. »Außerdem«, so Dumbledore, »wenn es Sirius Black gelang, der Entdeckung so weit zu entgehen, dass selbst Sie seine Methoden nicht erkennen konnten, haben wir ihn vielleicht unterschätzt. Ihre Aufmerksamkeit wird so oder so geteilt sein. Und wenn Sie einen offenen Kampf provozieren und er Sie überwältigt, wird er nicht nur eine neue Gelegenheit haben, Harry zu töten, sondern er könnte am Ende auch in den Besitz des Zeitumkehrers gelangen. Ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, warum das um jeden Preis vermieden werden muss. Die ganze Angelegenheit ist bei weitem zu riskant.« »Ich werde nicht«, knirschte Severus mit zusammengebissenen Zähnen, »hier stehen und mich beleidigen lassen. Ich werde das tun, ob Sie mir verdammt nochmal zustimmen oder nicht.« Er drängte sich an Dumbledore vorbei und machte etwa 2 Schritte, bevor er auf eine unsichtbare Wand traf. »Sie dürfen nicht mit Snape sprechen. Ich verbiete es.« »Sonst was«, schnappte Severus, die Augen zuckten zu Dumbledores Zauberstab, der verdächtig locker in seiner Handfläche ruhte. »Wollen Sie mich verfluchen? Ich kann Ihnen versichern, ich habe schon Schlimmeres erlebt.« »Ach, können Sie das«, sagte Dumbledore milde, »wirklich?« In seinen blauen Augen war nicht die geringste Spur eines Funkelns zu sehen. Severus starrte in sie hinein und schwankte. Am Ende ließ er seinen Zauberstab fallen. Eine Sekunde später flog der Zeitumkehrer aus seiner Tasche. »Ich werde mit Snape sprechen«, sagte Dumbledore und fing ihn geschickt auf. »Und das hier bewahre ich vorerst sicher auf. Sie werden in der Zwischenzeit ihr Bestes tun, um Harry aufzuspüren. Melden Sie sich wieder bei mir, wenn er sich an einem halbwegs öffentlichen oder sicheren Ort befindet. Bringen Sie ihn noch nicht hierher.« »Ja«, sagte Severus. Er konnte sich diesem Meister nicht widersetzen und drehte sich auf dem Absatz um. »Oh, und Severus?« »Ja.« Dumbledore trat noch einmal an ihn heran und sah ihn an. »Es tut mir aufrichtig leid, dass sie dieses Erlebnis so aufgewühlt hat. Hätte ich das geahnt.« Er streckte eine schrumpelige alte Hand aus und strich Severus' Haar sanft nach unten. »Hätte ich Ihnen diesen Schmerz erspart.« In Severus' Eingeweiden flatterte es heftig. Er hätte es vielleicht Abscheu genannt, aber so einfach war es nicht. Er hätte sich wegdrehen sollen, aber wie ein Narr, wenn auch nur für einen Augenblick, lehnte er sich in die Berührung. Severus verbrachte den Rest der Ferien damit, Potter während seines Aufenthalts im troffenen Kessel zu beschatten und alle paar Tage mittels Vielsafttrank in eine neue Tarnung zu schlüpfen, um nicht entdeckt zu werden. Das Ministerium mochte die Winkelgasse als sicheres Territorium betrachten, aber Dumbledore bestand angesichts der Unberechenbarkeit von Black auf diese Vorsichtsmaßnahme. Severus selbst war kaum geneigt zu widersprechen, dafür kannte er Potter zu gut. Unbeaufsichtigt würde dieser sich mit Sicherheit in die Nocturngasse oder schlimmere Orte schleichen, sobald er die Chance dazu erhielt. Mysteriöserweise tat er das nicht. Nicht ein einziges Mal in mehr als 3 Wochen wagte sich Potter über die Grenzen der Winkelgasse hinaus, als ob das, was er an jenem Abend in Little Winging gesehen hatte, ihm Merlins Furcht eingeflößt hätte, während es Severus im Laufe des Jahres nicht gelungen war, dasselbe zu erreichen. So erleichtert er über Potters plötzliche Verhaltensänderung war, machte sie seine Arbeit jedoch schrecklich langweilig, denn der Junge, so stellte er schnell fest, hatte absolut keine Klasse. Er mied alle Geschäfte, die von wirklichem Interesse waren, die Antiquariate voller seltener Bücher, die Apotheken mit obskuren Zutaten. Er zog stattdessen sinnlose Edelsteinausstellungen und Unterhaltungs- und Spielgeschäfte an Land. Er bewunderte ein Set Koboldsteine aus massivem Gold, als hätte dieses irgendeinen Nutzen. Er betrachtete ein sich bewegendes Modell der Galaxie, als ob es nicht bekannt wäre, dass sich die Sterne mit der Zeit verschieben und verändern. Am schlimmsten aber war, dass er jeden Tag damit verbrachte, in das vordere Fenster von Qualität für Quidditch zu starren und den neuen Feuerblitz mit solcher Sehnsucht zu betrachten, dass in Severus unangenehme Erinnerungen an Teenager-Mädchen aufkamen, die über ihren jüngsten Schwarm schnatterten, obwohl sie sich eigentlich darauf hätten konzentrieren sollen, ihre Kessel nicht zu schmelzen. Zu allem Überfluss aß er so viel Eis, dass Severus' Zähne schon beim Anblick dumpf zu pochen begannen. Es war kaum zu ertragen alles, und Severus atmete erleichtert auf, als die Ankunft der Weasleys ihm die Möglichkeit gab, nach Hogwarts zurückzukehren. Gerade rechtzeitig, um seinen Unterrichtsplänen für den Beginn des Schuljahres den letzten Schliff zu geben. Merlin sei Dank schloss er den Großteil dieser Arbeit immer zu Beginn der Ferien ab. Hätte die Potter-Situation ihn gezwungen, die Ankunft von Horden widerspenstiger Schüler, ganz zu schweigen von Lupin, in einem Zustand des Schlafmangels zu ertragen, hätte er vielleicht versehentlich jemanden erwürgt. Selbst mit einer ganzen Nacht Schlaf hinter sich geriet er am Ende in große Versuchung. Gerüchte unter den Kollegen verbreiteten sich fast so schnell wie innerhalb der Schülerschaft, und obwohl Severus absichtlich so weit wie möglich von Lupin entfernt Platz genommen hatte, konnte er sich während des Willkommensfestes den Geschichten über das Heldentum des Gryffindors nicht entziehen. »Dementoren im Hogwarts-Express«, sagte Minerva zu Madame Pomfrey, runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Was ist aus uns geworden? Wenn Professor Lupin nicht eingegriffen hätte...« »Ich bin ganz deiner Meinung. Ich fürchte mich davor, daran zu denken, was mit einem Schüler geschehen könnte, der während des Jahres unerwartet abgefangen wird. Ich habe meinen Notvorrat an Schokolade bereits aufgefüllt, aber mehr als das kann ich nicht tun. Ich habe keine Behandlung für den Kuss.« »Nun«, sagte Minerva, »zumindest können wir sicher sein, dass wir endlich einen Verteidigungslehrer haben, der mehr als fähig ist, die Kinder zu beschützen.« »Allerdings«, sagte Pomfrey, »er hat dem Jungen das Leben gerettet, da bin ich mir sicher. Es war wahrscheinlich nicht das, was er von seinem ersten Tag als Lehrer erwartet hatte.« »Oh, Remus war schon immer bereit, über sich hinauszugehen«, sagte Minerva. »Ich werde ihm später persönlich danken müssen. Zwischen den Dementoren und einem Black, der frei herumläuft, kann ich mir keinen besseren vorstellen, der ein Auge auf Mr. Potter haben könnte, um für seine Sicherheit zu sorgen.« Severus spießte eine Karotte so hart auf, dass seine Gabel beim Auftreffen auf den Teller quietschte. Wie konnte Lupin es wagen? Potter zu retten war sein Job, und er wäre verdammt, verdammt, wenn er zulassen würde, dass ein flohverseuchtes Monster ihn ihm von der Nase wegschnappt. Wenn jemand wusste, wie man Potter am besten schützte, dann war es sicherlich Severus. Er hatte das Fachwissen und die Erfahrung. Das Wichtigste jedoch war, er wusste um Potters Vorliebe für Regelverstöße. Außerdem vertraute Severus Lupin nicht. Potter einmal retten, um damit genug Handlungsspielraum zu erhalten, ihn dann bei der ersten Gelegenheit vor Blacks Füße zu werfen. Ein netter Plan, aber Severus ließ sich nicht so leicht hinters Licht führen wie andere. Ganz gleich, wie freundlich sich Lupin verhielt, er würde Severus kein X für ein U vormachen. Severus würde ihn genauso freundlich behandeln, einfach um Dumbledores Zorn zu entgehen, aber er würde ihn beobachten. Er würde abwarten. Und dann, unvermeidlich, würde Lupin straucheln. Das Besondere, was Severus an seinem Quartier in Hogwarts am meisten liebte, war das Panoramafenster, das eine ganze Wand seines Wohnzimmers einnahm. Genau genommen handelte es sich dabei nicht um ein Fenster als solches, sondern um einen komplexen Zauber, der schon vor langer Zeit entstanden war. Gerüchten zufolge hatte ihn Slytherin selbst entworfen. Es ermöglichte dem Bewohner einen unterirdischen Blick auf den Schwarzen See, der durch den Mangel an Licht, das seine Oberfläche durchbrach, etwas eingeschränkt war, aber durch den Zauber genug verstärkt wurde, um mehr als ein paar Zentimeter weit zu sehen. Glücklicherweise war das Fenster nur in eine Richtung durchsichtig, sonst hätte Severus wahrscheinlich versucht, den alten Zauberspruch zu entwirren und verändern, sodass die Privatsphäre unangetastet blieb. Nicht zuletzt war es ein beruhigender Zeitvertreib, die Algen sachte wogend in der Strömung zu beobachten, und Severus hatte sich angewöhnt, immer dann, wenn er sich besonders gestresst fühlte, für etwa eine Minute aus dem Fenster zu schauen. Am ersten Tag des Schuljahres war er immer am meisten gestresst. Stets hatte er die schiere Idiotie des ersten und fünften Schuljahres wieder vergessen, und dann brach es wie eine Welle über ihm zusammen. Als er sich zwischen den Vorlesungen für eine kurze Verschnaufpause in sein Quartier zurückzog und den Riesenkraken an seinem Fenster vorbeischweben sah, war er zunächst sehr erfreut. Die Kreatur tauchte selten über die Tiefen des Sees hinaus auf und hatte eine gewisse Eleganz an sich, die dem Auge gefiel. Nur, dass er diesmal etwas sehr Seltsames elegant in seinen Armen hielt, als ob er einen Liebhaber umarmte. Etwas, das bei genauerem Hinsehen verdächtig aussah wie... Cyrus würde Potter töten. Doch zuerst musste er herausfinden, wie er gestorben war, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Der Schuldige stellte sich wieder einmal als Hagrid heraus. 3 Stunden, ein verworrener Rettungsversuch und viel Hysterie später gelang es Cyrus, die folgende Abfolge der Ereignisse herauszufinden. Hagrid hatte Hippogreife für seine erste Unterrichtsstunde genutzt. Eine schlechte Idee. Potter hatte sich als erster Schüler einer der Kreaturen genähert. Eine schreckliche Idee. Und dann hatte Hagrid noch alles verschlimmert, indem er den Jungen ermutigte, das verdammte Ding zu besteigen und ihn damit davonfliegen zu lassen. Eine Idee, die so entsetzlich war, dass Cyrus sein Gesicht in seinen Händen vergraben und weinen wollte. Der Hippogreif hatte Potter auf einen fröhlichen Flug über das Gelände von Hogwarts mitgenommen und natürlich hatte Potter den gesunden Menschenverstand besessen, seinen Halt direkt über dem Schwarzen See zu verlieren und aus einer solchen Höhe zu fallen, dass er beim Auftreten auf das Wasser höchstwahrscheinlich den Tod erlitt. Der Riesenkraken schien sehr enttäuscht, seine neu gefundenen Gefährten zu verlieren. Selbst lange nachdem es den Wassermenschen gelungen war, Potters Körper aus seinen eifersüchtigen Armen zu reißen, stieg er immer wieder an die Oberfläche und wedelte mit seinen Tentakeln in der Luft, als ob er nach etwas suchte. Cyrus verbrachte den Rest der Nacht und den größten Teil des folgenden Tages damit, einen Beruhigungstrank zu bauen, der bei Hippogreifen wirkte. Dann bereitete er ein besonders saftiges Steak zu mit diesem Trank, das hoffentlich ausreichen würde, um das Ding davon abzuhalten, so temperamentvoll zu sein, ging in der Zeit zurück und verbeugte sich, als stünde er vor dem dunklen Lord selbst. Komisch, dass er nie wirklich erwartet hatte, dass diese Fähigkeit eines Tages nützlich sein würde. Schließt euch den Todessern an, werdet von allen großen und kleinen Kreaturen geliebt. Nein, dieser Slogan hatte nicht den richtigen Klang. Seine Robe wurde ihm dennoch zerfetzt. Aber das war der Preis, den man dafür bezahlte, weil man einem Hippogreif einen Klebezauber auf den Rücken legte. September und Oktober zogen mit einem Gemisch verschiedenster Ärgernisse dahin. Selbst die Tatsache, dass Weasleys neuer Zauberstab die Häufigkeit von Potters Todesfällen verringerte, trug wenig dazu bei, Cyrus' Stimmung zu verbessern. Schließlich war er immer noch überall von Trotteln umgeben. Zuerst war der Draco und sein spektakuläres Kunststück, sich von einer betäubten Kreatur aufschlitzen zu lassen, als ob er übermäßig darauf erpicht wäre, in die Fußstapfen Potters zu treten. Dann waren da die sich daraus ergebenden Stunden, in denen Lucius und seine absurde Fixierung darauf, den Hippogreif abgeschlachtet zu sehen, Stunden seines Lebens, die Cyrus nie mehr zurückbekommen würde. Nicht, dass er sich besonders für Samtschnabel oder wie auch immer das Ding hieß, interessierte, aber er hatte längst den Geschmack an der Gesellschaft von Lucius verloren. Vor Jahren, als er noch jung und ach so töricht war, hing er an jedem Wort des Mannes, angezogen von seiner charismatischen Ausstrahlung und seinen eleganten, gestutzten Vokalen, übermäßig begierig darauf, sich von dem sauren Geschmack von Cokeworth zu befreien, der jedes Wort von Cyrus durchdrang. Lucius war die süßeste Art von Gift gewesen, alles, was Cyrus nicht war, nicht gewöhnlich, nicht aus dem verdammten Norden und schon gar nicht von Muggelblut befleckt. Doch mit dem Alter und der Erfahrung hatte der Glanz nachgelassen. In diesen Tagen sah Cyrus Lucius als genau das, was er war, ein arroganter, aufgeblasener Trottel, der nie auch nur einen Finger zu rühren brauchte, um im Leben voranzukommen. Während Cyrus getreten und gekrallt hatte und sich irgendwie einen Status erkämpft hatte. Lucius' Charme war wie der von kränkelndem Jasmin, der nachts blühte, und nachdem es Cyrus gelungen war, sich seinen Schlingen zu entziehen, zog er es vor, sich so fern wie möglich zu halten. Aber als Hauslehrer von Slytherin musste er Anteilnahme vorspielen. Nicht, dass er es sonst jemals in Betracht gezogen hätte. Nicht zuletzt verfügte Lucius über enorme Machtreserven und Macht war immer zu umwerben. So lächelte und nickte Cyrus und stimmte zu, dass Hippogreife abscheuliche Kreaturen seien, die man am besten vernichtete. Er holte den spanischen Wein heraus, den er für einen besonderen Anlass aufbewahrte, und sagte Lucius nicht, dass Draco all seine Arroganz geerbt hatte, aber nichts von seinem Witz und seiner Subtilität. Er tanzte den Tanz und wie immer tanzte er ihn gut. Manchmal hasste Cyrus es, ein Slytherin zu sein. Und dann gab es da noch Lupin. Lupin, der bei der Schülerschaft immer beliebter wurde, zweifellos zum Großteil aufgrund seiner Versuche, Severus auch nur ohne einen Hauch von Reue oder Rücksicht auf die Folgen lächerlich zu machen. Der Vorfall mit dem Irrwicht und der darauf folgende Mangel an Disziplin führte dazu, dass allein in einer Woche 5 Kessel schmolzen, und dazu zählte nicht derjenige, den Longbottom explodieren ließ, mitten in Potters Gesicht natürlich, und Severus erneut eine Runde mit dem Zeitumkehrer einbrachte. Lupin. Lupin, der bei den ersten beiden Gelegenheiten, bei denen Severus ihm den Wolfsbandtrank brachte, freundlich lächelte und sich ausgiebig bedankte, schien damit zufrieden zu sein, dass Severus darauf bestand, ihm dabei zuzusehen, wie er den Kelch austrank, bis er vollständig leer war. 2 Tage später tauchte Dumbledore mit einem Stirnrunzeln vor Severus Eingangstür auf, bestand darauf, dass die Übergabe des Tranks völlig ausreichend sei, und befahl ihm, den armen Kerl nicht weiter zu quälen. Lupin war eine Petze, egal wie sehr Dumbledore dies leugnete und behauptete, dass das Thema, dass Severus ihn wie ein Falke beobachtete, im Gespräch ganz beiläufig aufgekommen war. Lupin, der ein inakzeptables Risiko für alle Schüler darstellte und vor allem für Potter. Lupin, der kein Unrecht tun konnte. Lupin, der Black ins Schloss ließ. Und selbst dann wollte Dumbledore kein Wort gegen ihn hören. Selbst dann wurde Severus zum Schweigen gebracht, wurde abgewürgt, dazu verurteilt, hunderte von Schülern auf dem Boden der großen Halle schnarchen zu sehen, eine Verantwortung, die auf ihm lastete wie ein Stein. »Sehen Sie sie an«, sagte Lupin, als er neben Severus bei den Haupttüren zum Stehen kam. »Noch vor wenigen Stunden waren sie so aufgewühlt, und jetzt sind sie wie erloschene Lichter. Da möchte man am liebsten wieder 13 sein, nicht wahr?« sagte Severus und hielt das für verdammt unwahrscheinlich. Über ihnen schimmerten weiße Nadelstiche aus Licht gegen den Nachthimmel. »Merkwürdig, nicht wahr?« sagte Severus, während seine Augen zu Lupin hinüberwanderten. »Wie Black es geschafft hat, einen Weg ins Schloss zu finden, während die Dementoren die Umgebung patrouillieren.« Es gab keine Antwort. »Noch seltsamer, dass danach keine Spur mehr von ihm zu finden war,« fuhr Severus fort. »Nicht ein einziges Haar blieb zurück, fast so, als wäre er nie hier gewesen. Wie, glauben Sie, hat er das geschafft, zumal er keinen Zauberstab besitzt?« »Ich würde keine Vermutung wagen wollen,« sagte Lupin, und obwohl er Severus' Blick standhielt, stimmte etwas daran nicht. »Wirklich, Severus, ich weiß genauso viel wie Sie.« »Lügner.« »Aber Sie kannten ihn so gut.« Severus verengte seine Augen. »Sicherlich wird jemand, der früher mit einer Person so, intim war, zwangsläufig einen Einblick in sie haben, der anderen vielleicht fehlt.« Lupins Mund wurde schmaler, seine Lippen wölbten sich nach unten. »Das war vor langer Zeit, und es gefällt mir nicht, dass Sie sich jetzt darauf beziehen. Deshalb muss ich Sie bitten, dies zu unterlassen.« Severus lächelte. »Ich werde noch einmal eine Kontrolle durchführen, vorausgesetzt, Sie können mich entbehren.« »Aber natürlich«, sagte Severus, »seien Sie versichert, dass alle Kinder sicher sind, solange ich hier bin.« Wenn Schuldgefühle einen Geruch hätten, hätte Lupin beim Weggehen danach gestunken. Da war sich Severus sicher. Er fühlte sie, bevor sie eintrafen. Dass er nicht entschlossener reagierte, war zweifellos Versagen, wenn auch leicht zu rechtfertigen. Er hatte sich seit Beginn des Schuljahres nicht wirklich warm gefühlt. Sogar in den Tiefen der Kerker verfolgte ein durchdringendes Frösteln seine Schritte, als ob es in dem Moment, in dem die Dementoren eintrafen, in seine Knochen eingedrungen wäre. Niemand sonst schien ähnlich betroffen zu sein, und Severus war kaum geneigt mitzuteilen, dass er sie so viel stärker spürte, dass die Entfernung ihm nicht den gleichen Umfang an Schutz bot, den andere genossen. Es passte zu ihm, seine Reue war so tief in sein Wesen eingewoben, dass sie, egal wie fest er sie wegsperrte, unter der Oberfläche seiner Haut nachklang. Es ergab also durchaus Sinn, dass er sich hier draußen auf den Tribünen des Quidditch-Stadions inmitten des heulenden Windes und des peitschenden Regens ein wenig kälter fühlte. Es ergab Sinn, dass sich seine Gedanken seltsam lose anfühlten, sich bei Berührungspunkten zerstreuten und sich seiner Kontrolle entzogen. Als die Temperatur um eine weitere Stufe zu sinken schien, führte er das eher auf seine Sensibilität als auf eine nennenswerte Bedrohung zurück. Als die verhüllten Figuren über das Feld glitten, war es bereits zu spät. Er hätte ebenso wenig einen Patronus beschwören können, wie er sich an seinen eigenen Namen erinnern konnte. Sein letzter bewusster Gedanke war, dass seine Finger seltsam aussahen, wie Krallen, als sie den Rand der Tribüne umklammerten. Dann traf es ihn wie eine Wand aus ohrenbetäubendem Lärm, wie eine erdrückende Decke von Stille. In flackernden Fetzen, zu schnell, um sie zu erkennen, und die sich wie in eine Ewigkeit vor einem ausbreiteten. Der Geruch von Kohlenteer, ein Knacken und ein Wimmern. Abblätternde Tapeten entfalteten sich wie Dornen in seiner Hand. Der Fleck auf seinem Kleid, der nicht weggeht. Und er schrubbt und schrubbt und er... »Hör auf damit, Cerys! Nicht in meinem Haus! Das tust du nicht! Hast du nichts gelernt von...« Rot, rot, rot, tropfte es von ihm. »Ich kenne dich nicht! Du bist nicht mein Sohn!« »Ein Kugelschreiber und ein Muggelarzt. Unterzeichne, wo markiert ist. Das Haus gehört jetzt dir.« »Crucio, Crucio, Crucio. Grün, grün, grün, blutrote Augen. Dumbledores Lippen formen einen Satz. Ein Wort, lautlos. Sie ist...« Er kam mit einem ekelerregenden Schauder zu sich, desorientiert und zitternd, als das Chaos um ihn herum explodierte. Unten auf dem Feld senkte Minerva ihren Zauberstab. Neben ihr hielt Flitwick seinen immer noch erhoben. Silberne Strahlen stießen aus seiner Spitze hervor. Zufällig heruntergefallene Besen versanken im Schlamm um eine Menschenmenge, die sich im Kreis versammelte. »Jemand holt sofort Madame Pomfrey!« Severus stolperte schneller von den Tribünen hinab, als es seine weichen Knie erlaubten. Er schob Schüler und Lehrer aus dem Weg, um in den Kreis zu gelangen, wo Potter regungslos auf dem Boden lag. Hooch an seiner Seite. Sie war gerade dabei, ihren Zauberstab zu heben, als er dazukam und schob diesen beiseite. »Lassen Sie mich«, sagte er und fand seine Stimme fad und schwach. »Fortgeschrittene Diagnostik.« Ausnahmsweise fügte sie sich wortlos. Es sprach für die medizinische Ausbildung, die mit der Erlangung der Meisterschaft in Zaubertränke untrennbar verbunden war. Seine Zauberstabhand gehorchte gnädigerweise trotz des Eises, das immer noch durch seine Adern kroch, aber es machte kaum einen Unterschied. Die inneren Blutungen waren viel zu stark, als dass man sie außerhalb von St. Mungus hätte behandeln können, und sie würden es nie schaffen, Potter rechtzeitig dorthin zu bringen. Er hätte aufstehen und weggehen sollen, aber aus Gründen, die er sich nicht erklären konnte, schüttelte er den Kopf und Granger schluchzte »Nein« und kämpfte sich aus Woods Griff heraus. Als Potters Augenlider zu flackern begannen, sah er Hooch an und sagte, »Sie sollte das nicht sehen, bringen Sie sie fort.« Er nahm nur entfernt wahr, dass Hooch und Minerva die Studenten wegtrieben, denn direkt vor ihm begannen sich Potters Augen zu öffnen. Als er hustete, färbten sich seine Lippen rot, sein Kopf zuckte einmal heftig und Severus schob seine Hand darunter, um weitere abrupte Bewegungen abzufedern, ohne zu wissen, warum, nur dass er es tun musste. »Sch«, sagte er. Potter blinzelte, sehr langsam. »Snape?« Noch ein Husten, dann erzitterte der ganze Körper. »Tut weh!« Ein Augenblick des Nachdenkens fühlte sich zu lang an, die Zeit, die er benötigte, um den stärksten Betäubungszauber zu sprechen, den er kannte, noch länger. Es würde Potters Herz verlangsamen, aber das war tatsächlich nur ein Segen, eine Wohltat. »Geschehen«, lallte Potter. Seine Augenlider begannen bereits nach unten zu fallen. »Sie sind gestürzt, aber das ist schon in Ordnung. Alles wird gut werden.« »Immer noch weh.« »Ich weiß«, sagte Severus und wischte eine Dreckspur von Potters Schläfe weg. »Aber nicht mehr lange. Es wird bald vorbei sein, das verspreche ich.« »Träume«, murmelte Potter, wobei jedes Wort schleppender wurde. »Nie nett zu mir.« Severus musste sich nah heranlehnen, um ihn jetzt überhaupt noch hören zu können. Aber wenigstens konnte Potter ihn nicht mehr sehen. Seine Augen waren völlig geschlossen. Der Wind trug den größten Teil seines Flüsterns fort, so dass Severus nur noch Fetzen auffing. »Eben auch geträumt und nicht verstanden.« Er streichelte mit der Hand über das regennasse Haar des Jungen. »Was verstehst du nicht?« fragte er und erwartete nicht wirklich eine Antwort. Sie kam dennoch, in nach Kupfer duftenden Atemzügen nah an Severus Wange. »Frau in meinem Traum, warum schrie sie?« Und Severus' Blut gefror, obwohl die Dementoren vertrieben worden waren. Durch dicke Regenschleier sah er zu, wie der Atem des Jungen flach und schwach wurde, und er sah zu, wie Potter regungslos in seine Arme sank. Und er ließ lange Zeit nicht los. Erst, als Minervas Finger sanft seine eigenen lösten, wo sie sich in Potters eisigen, unbeweglichen Armen gegraben hatten. Severus lehnte die Schokolade ab, die Pomfrey ihm anbot. 10 Minuten später und viele Stunden zuvor schritt er durch die dunklen Korridore des Schlosses, die Haare klebten ihm feucht im Gesicht, die durchnässten Gewänder tropften Schlamm auf die Steinplatten. Filch würde zweifellos einen hysterischen Anfall erleiden, aber das war Severus egal. Das war alles Minervas Schuld. Draußen auf dem Spielfeld war ihm kalt gewesen, eiskalt und starr vor Schreck. Fast so, als würde er schweben, getrennt von seinem Körper, völlig abgeschnitten von jeglichen Emotionen. Dann hatte sie die ungeheure Frechheit besessen, ihn zu umarmen. Und etwas in seinem Inneren war zerbrochen. Zum ersten Mal, seit er begonnen hatte, Potter zu retten, gab es keine Rücksichtnahme auf Dinge wie das Wechseln seiner Robe oder die Zeit, sich neu zu formieren, sondern nur den Drang, dies in Ordnung zu bringen, und zwar jetzt. Je mehr er über Potters letzte Worte und seine eigene hilflose Inkompetenz gegenüber den Dementoren nachdachte, desto mehr schien es ihn aufzuwühlen. Als er den steinernen Wasserspeier erreichte, rannte er schon fast. Er ignorierte den Messingklopfer und klopfte mit beiden Händen an Dumbledores Tür, immer und immer und immer wieder. Bis... »Severus«, sagte Dumbledore und öffnete die Tür ein wenig. Er trug flauschig rote Hausschuhe und einen passenden Bademantel. »Was ist passiert, mein...« »Ah, du bist er.« »Offensichtlich«, sagte Severus und schleuste sich bereits an ihm vorbei. Er stürmte auf den Schreibtisch zu, blieb stehen, drehte sich um und schritt zurück zu Dumbledore. »Sie müssen Ihre Verabredung heute Abend absagen.« »Tatsächlich?« »Ja, das Spiel. Sie müssen dort sein. Sie müssen es sein. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht.« Er brach ab und atmete schwer. »Beruhigen Sie sich«, sagte Dumbledore und griff nach seinem Arm. »Sie klingen sehr aufgeregt. Warum können Sie nicht eingreifen?« »Darum«, schrie Severus und riss sich mit einem hysterischen Lachen los. »Es scheint, ich bin allergisch gegen Dementoren.« Und dann kam alles ganz schnell wieder hoch. Er konnte sich gerade noch umdrehen, aber er verlor das Gleichgewicht. Seine Hände griffen nutzlos nach der Tischkante, als seine Beine unter ihm nachgaben wie dünne Streichhölzer. Er stürzte in einem durch und durch würdelosen Haufen zu Boden, zitterte und bebte, und die Erniedrigung allein konnte er nicht ertragen. Dass Albus ihn so sehen musste, noch einmal, und wegen etwas so Unwesentlichem. Erbärmlich, das war er. Er zog seine Beine an die Brust, presste sein Gesicht gegen die Knie und versuchte zu atmen. Seine Kehle war wie mit Blei gefüllt. Ewigkeiten glitten vorbei, bevor sich etwas Weiches, Warmes über seine Schultern legte. Eine Decke. Einen Augenblick später löste Dumbledore seine Finger aus seiner Robe und faltete sie um harte Keramik. »Sie stehen unter Schock«, sagte er. »Trinken Sie das. Das wird Ihnen helfen.« Severus hob den Kopf gerade so weit, dass er einen kleinen Schluck nehmen konnte. Es stellte sich heraus, dass es nicht Tee war, wie er erwartet hatte, sondern bittere, reichhaltige Schokolade. Er ließ sie seine Kehle herunterrinnen, schluckte sie und hielt die Augen geschlossen. »Das ist keine Schande, mein Junge«, sagte Dumbledore sanft. Severus lachte und das Geräusch fühlte sich an wie ein Messer. Als er blinzelte, bemerkte er, dass sein Gesicht nass war. Er drehte den Kopf und wischte die Nässe mit seinen Fingern weg, aber es war bereits zu spät. »Sie wussten es«, krächzte er in die Stille hinein. Es klang auffällig nach einer Anschuldigung. »Mein Prozess damals. Man hat mich während der Wartezeit nie nach Azkaban gebracht. Sie sagten, es gäbe zu viele Schwierigkeiten, aber das waren Sie.« »Möglicherweise.« Severus zwang sich aufzuschauen, starrte in Dumbledores ernste Augen und wagte nicht zu fragen, wie das möglich gewesen war. »Nennen Sie es Instinkt«, sagte Dumbledore. »Sie hatten viel durchgemacht. Die Vermutung lag nahe, dass die Dementoren sie mehr beeinflussen könnten als andere. »Das ist inakzeptabel. Ich kann es mir nicht erlauben, zusammenzubrechen. Ich muss in der Lage sein, sich zu verteidigen. Ja, das ist in der Tat eine Erwägung, aber nicht alles an einem Tag.« Er streckte die Hand aus, streichelte durch Severus zerzaustes Haar und brachte es wieder an seinen Platz zurück. »Das erste Mal ist immer am schlimmsten. Seien Sie nicht so hart zu sich selbst.« Severus schloss die Augen und lehnte sich zitternd in die Berührung. »Ich werde dem Spiel natürlich beiwohnen«, fuhr Dumbledore leise fort. »Und vielleicht können wir nur dieses eine Mal die Regeln etwas lockern. Ich werde zu Snape gehen und ihm selbst sagen, dass er sich von der Partie fernhalten soll. Eine Sammlung von Erinnerungen scheint in diesem Fall völlig ausreichend zu sein. Meinen Sie nicht auch?« Severus nickte, als ob er dem nicht zustimmen könnte. »Gut, gut«, sagte Dumbledore und stand auf. »Ich werde das jetzt gleich tun und Ihnen saubere Gewänder bringen, wenn ich schon dabei bin. Sie warten hier und Sie trinken aus. Es wird Ihnen wirklich helfen.« Severus grub sich tiefer in die Decke, hob den Becher an seine Lippen und lauschte dem dumpfen Geräusch der Pantoffeln, die auf den Granit trafen, als Dumbledore davonschritt. Es beschäftigte ihn mehr, als es hätte tun sollen. In der Sicherheit seines Quartiers erinnerte sich an einen perfekten Sommertag. Der Geruch von frisch gemähtem Gras und nackten Füßen kitzelten ihn an der Seite. Er betrachtete, wie die Hirschkuh vor dem Feuer galoppierte, dachte an Potter, der Lilis Schreie gehört hatte, als sie starb, und die Lichtgestalt senkte ihren Kopf, bevor sie sich in der kalten Luft auflöste. Er war ein sentimentaler alter Narr. Dass Potter sich an die letzten Momente ihres Lebens erinnerte, hätte keine Rolle spielen dürfen. Es änderte nichts an der Tatsache. Und doch ertappte sich Severus dabei, wie er den Jungen während seltsamer Momente im Unterricht und bei den Mahlzeiten anstarrte. Er wurde verfolgt von einer verwirrten Stimme, vom Echo der seichten, feuchten Atemzüge, die in absolute Stille entschwunden waren. Es schien, als könne er in diesen Momenten nie die übliche Wut aufbringen, nur eine seltsame Art von Schmerz, der sich unter seinem Brustbein bildete, und das allein war beunruhigend. Er hätte nie bleiben dürfen, um Potter beim Sterben zuzusehen. Es gab einen Grund, warum er sich dafür entschieden hatte, an der Seitenlinie zu bleiben und aus der Distanz zuzusehen. Sich darauf einzulassen, brachte ihn nur aus dem Gleichgewicht. Wenn er nicht vorsichtig war, würde er bald hoffnungslos verstrickt sein. Und wo stände er dann? Nein, es war besser, alle anderen sich in Netzen unsinniger sozialer Interaktionen verstricken zu lassen. Severus funktionierte am besten aus sicherer Distanz. Er verbannte fehlgeleitete Gedanken an Potter, sobald sie auftauchten. Auch wenn sie doch wieder auftauchten, nun, dann musste er sie beim nächsten Mal eben noch stärker und besser verbannen. Sein Auftrag war klar und er ließ sich nicht beirren. Praktische Angelegenheiten bildeten natürlich eine Ausnahme. Als Minerva den verdächtigen Besen beschlagnahmte, den Potter zu Weihnachten erhalten hatte, Merlin sei gedankt, dass zumindest Granger anscheinend noch einen Funken Verstand besaß, bestand Severus darauf, in die Untersuchung einbezogen zu werden. Obwohl sowohl sie als auch Flitwick kompetent genug waren, wie er widerwillig zugeben musste, er hätte keine Ruhe finden können, selbst die fähigsten Zauberer konnten Fehler machen. Minerva, um ihr Anerkennung zu zollen, begrüßte seinen Beitrag bereitwillig, aber Ende Januar gerieten sie dennoch aneinander. »Während Ihre Sorge um das Wohlergehen von Mr. Potter rührend ist, ich sorge mich nicht. Was wollen Sie noch mehr?« »Mindestens noch eine Woche.« »Wir haben ihn schon mehr als vier«, sagte Minerva, »und niemand hat festgestellt, dass mit dem Besen etwas nicht in Ordnung ist.« »Genau mein Punkt. Welchen Zauberspruch auch immer Black darauf gelegt hat, wenn er überhaupt von ihm kam, was ich zu diesem Zeitpunkt ziemlich bezweifle, ist eindeutig zu subtil, um mit einer solch oberflächlichen Untersuchung enthüllt zu werden.« »Severus«, sagte Minerva und lehnte sich über ihren Schreibtisch zu ihm hinüber. »Die strengen Kontrollen, die der Besen durchlaufen hat, können beim besten Willen nicht als oberflächlich bezeichnet werden. Ich habe ihn selbst bis auf den letzten kleinsten Zweig auseinandergenommen, genau wie Flitwick und Lupin.« »Oh ja, Lupin, wie überaus beruhigend. Und weil ich wusste, dass Sie das sagen würden, sorgte ich dafür, dass er es vor Ihnen tat. Misstrauen Sie Ihren Fähigkeiten wirklich so sehr? Seien Sie nicht absurd. Meine Wertschätzung meiner eigenen Fähigkeiten wird einfach durch die Vernunft gedämpft. Eher Besessenheit, sagte Minerva, als sie sich auf ihrem Stuhl zurücklehnte. Sie rührte einen Moment lang ihren Tee um und blickte dabei in die Tasse. Ich wünschte, ich wüsste, wo er herkommt, oder... Und hier blickte sie auf, um Severus mit überraschend strengen Augen zu fixieren. Dass sie ihn stattdessen verwenden könnten, um etwas Einfühlungsvermögen und Mitgefühl für den Jungen zu entwickeln. Severus widerstand dem Drang, seinen eigenen Becher an die Wand zu schleudern. »Ich glaube kaum, dass das nötig ist«, sagte er und zwang sich ein Lächeln auf die Lippen. »Sie verhätscheln ihn schon genug.« Minerva seufzte und legte den Löffel auf die Untertasse. »Wie dem auch sei. Potter wird morgen seinen Besen zurückbekommen. Ich habe es mit dem Schulleiter besprochen und die Entscheidung ist endgültig.« »Welch günstiges Timing! Findet das nächste Gryffindor-Spiel nicht am Samstag statt? Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass Sie sich mehr Sorgen machen.« »Wagen Sie es nicht, diesen Satz zu beenden, Severus Snape«, sagte Minerva knapp und mit einem begleitenden Funkeln in den Augen. »Man könnte darauf hinweisen, wie praktisch es für Sie wäre, Potters Besen für eine weitere Woche zu behalten und so Slytherin die Chancen im Wettbewerb zu erhöhen.« Severus lachte. »Als ob ich solch beleidigend offensichtliche Taktiken nötig hätte. So wie es derzeit aussieht, wird Gryffindor zum 8. Mal in Folge aus dem Wettbewerb ausscheiden, wenn sie ein weiteres Spiel verlieren. Also auf jeden Fall«, er stand auf und ging auf die Tür zu, »sollte Potter noch einmal vom Besen fallen.« »Inzwischen hat er es fast zu einer Kunstform gemacht, meinen Sie nicht auch?« Und er verließ den Raum, ohne Minerva die Gelegenheit zu geben, zu antworten. Trotz Dracos kindischer und offensichtlicher Versuche, das Gegenteil zu erreichen, gelang es Potter auf wundersame Weise, auf seinem Besen zu bleiben. Doch Severus hatte nicht lange Zeit, darüber nachzudenken, ob dies ein Segen war, denn es ersparte ihm eine weitere Zeitreise in die Vergangenheit, oder ein Fluch, der es Minerva erlaubte, sich gleichzeitig zu brüsten und seine Kontrolle über die Slytherins zu tadeln, denn in dieser Nacht drang Black erneut in den Gryffindor-Turm ein. Severus würde ihm kein drittes Mal entkommen lassen. Während der ganzen Dauer der Lehrerversammlung krallten sich seine Finger um den Zeitumkehrer, und als diese endlich vorbei war, war er schneller auf den Beinen als der Blitz. Irgendwie schaffte es Dumbledore trotzdem, ihn an der Tür zu erwischen. »Nein«, sagte er schlicht und einfach, obwohl der Blick, den Severus einfing, alles andere als gerade heraus war. Minerva warf ihnen einen neugierigen Blick zu, als sie an ihnen vorbeigingen, und die Tür schloss sich hinter ihr mit einem Klang der Endgültigkeit. »Müssen wir das noch einmal durchgehen?« fuhr Dumbledore fort. »Es widerstrebt mir sehr, Ihnen den Zeitumkehrer abnehmen zu müssen.« »Dann lassen Sie es bleiben.« Beim ersten Mal war es Severus schuld gewesen, wenn auch unerwartet und nicht ganz vorhersehbar. Beim zweiten Mal hatte er argumentiert, dass er, sobald Dumbledore ihm den Gegenstand zurückgeben würde, trotz der Befehle zurückgehen und Black erwischen würde, sobald dieser sich der fetten Dame näherte. Er hatte es versucht und entdeckt, dass Dumbledore das Gerät mit einem Zauberspruch versehen hatte, der verhinderte, dass die Sanduhr um die erforderliche Anzahl von Umdrehungen gedreht werden konnte und somit auf ein Zeitfenster von nur 24 Stunden beschränkt war. Als der Zauber erlosch, waren die natürlichen Grenzen des Zeitdrehers bei weitem überschritten. »Das ist Unsinn«, sagte er und fühlte, wie sich ein Abdruck in seiner Handfläche eingrub. »Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Schüler ins Fadenkreuz geraten könnten, werde ich die Schlafsäle nicht betreten. Ich werde im Gemeinschaftsraum warten, was jedes Risiko völlig ausschließt.« »Es ist immer ein Risiko, aber ich bin nicht geneigt, mit Ihnen darüber zu streiten. Sie kennen meine Gründe. Diese haben sich nicht geändert. Geben Sie ihn mir jetzt bitte her.« Severus fühlte den Puls an seiner Kehle wild hämmern. »Was muss ich noch tun?« brach es impulsiv aus ihm heraus, »damit Sie mir vertrauen.« Er wollte die Worte zurücknehmen, sobald sie seine Lippen verlassen hatten, denn Dumbledores Gesichtsausdruck veränderte sich sofort zu etwas, das Severus nicht mochte, etwas, das insgesamt zu sehr nach Mitleid aussah. Einen langen Moment lang hielt jeder den Blick des jeweils anderen fest, dann sanft: »Geben Sie mir in diesem Moment viel Grund, Ihnen zu vertrauen?« »Wie kann ich das, wenn Sie mein Urteilsvermögen auf Schritt und Tritt in Frage stellen?« »Vertrauen, mein Junge, muss auf Gegenseitigkeit beruhen.« Irgendetwas stimmte an dieser Aussage ganz und gar nicht, aber unter Dumbledores Blick konnte Severus offenbar nicht herausfinden, was und warum. Er starrte auf den Boden, getadelt, als wäre er gerade 5 Jahre alt. »Und habe ich Ihnen nicht immer wieder mein Vertrauen ausgesprochen? Macht die Erkenntnis, dass Sie bei Sirius Black die Vernunft aus den Augen verlieren, die Aufgabe, die ich Ihnen anvertraut habe, nichtig und ungültig? Ich könnte Sie natürlich bitten, auf Ihr Grab zu schwören, weil ich glaube, dass Sie das unter allen Umständen respektieren würden, aber das wäre grausam. Wie ich bereits sagte, macht es mir keine Freude, Ihnen den Zeitumkehrer abzunehmen. Aber wenn Sie sich weigern, mir zu vertrauen, ist es dann nicht gnädiger, einfach die Versuchung zu beseitigen?« Severus zog die Hand aus seiner Robe und starrte auf seine geballte Faust, zerrissen, unentschlossen. »Das brauchen Sie nicht«, sagte er schließlich und entspannte bewusst seine Finger, als er Dumbledores blauen Augen begegnete. »Ich schwöre, dass ich ihn nicht benutzen werde. Ich schwöre...« Er schluckte schwer, er fühlte sich absurderweise wie ein Verräter. »Auf Sie!« Dumbledore legte ihm einen Finger auf die Lippen und schnitt ihn ab. »Sch«, sagte er, »ich glaube Ihnen.« Lange Sekunden fühlte Severus ihn, tief, tief in seinem Geist. Dann brach der Kontakt ab, Dumbledore blickte nach unten, während er Severus' Finger über den Zeitumkehrer legte. »Ich bin froh, dass wir das Problem lösen konnten«, sagte er. »Jetzt sollten wir mit der Suche im Schloss weitermachen.« Severus nickte, obwohl er wusste, wie fruchtlos das Unterfangen sein würde. »Seltsam, nicht wahr?«, sagte Dumbledore, als er die Türe öffnete, »dass Black bei seinem Anschlag auf Harry so ungeschickt vorgegangen ist, dass er nur Mr. Weasleys Bettvorhänge zerschnitten hat.« »Vielleicht hat er sie im Dunkeln verwechselt«, sagte Severus, und presste die Kiefer zusammen. »Zu hastig, zu ungeduldig.« »Hm«, sagte Dumbledore, »vielleicht.« Der einzige Vorteil, dass Black immer noch umherstreifte, bestand darin, dass Potters Schritte weiterhin von jedem Lehrer genau beobachtet wurden. Das verringerte nicht nur Severus' Druck, als einziger seinen Aufenthaltsort zu ermitteln, sondern er fand auch, dass die enge Überwachung Potters übliche Eskapaden reduziert hatte und damit die Zahl seiner Tode auf ein erträgliches Maß gesunken war. Nicht, dass Potter ganz aufgehört hätte zu sterben. Das wäre zu einfach gewesen. In einer Sache hatte Firenze recht behalten. Die Zeit war in der Tat hartnäckig und wollte Potter eindeutig tot sehen, und das war kaum als subtil zu bezeichnen. Aber zwischen November und Februar waren alle Tode Potters Unfälle von solch bemerkenswerter Dummheit, dass sie leicht zu beheben waren. Er stolperte und stürzte in eine Lücke zwischen zwei der beweglichen Treppen, so dass Severus am Fuß der Treppe wartete, die Arme verschränkt und ihn anstarrte, bis Potter beschloss, dass er lieber den Umweg nehmen sollte. Trelawney kaufte neuen Weihrauch, was Potter während eines Wahrsagungskurses in einen anaphylaktischen Schock versetzte, so dass Severus mitten in der Nacht ihr Quartier plünderte. Als sie den Wink nicht befolgte und den Weihrauch wiederkaufte, wiederholte er den Vorgang, was sie ausreichend in Angst versetzte, sich zu fügen. »Ein Zeichen«, hörte er sie zu Sinistra sagen, »ein dunkles Omen, etwas Schreckliches wird geschehen.« Potter schaffte es sogar zu fallen und sich dabei auf einem scharfen Eissplitter ein Auge aufzuspießen, was sich letztendlich als überraschend lustig erwies, da die Lösung des Problems bedeutete, dass Potter einen leichten magischen Schubs benötigte, um ihn stattdessen in eine Schneewehe zu werfen. In solch schwierigen Zeiten musste man sich seine Unterhaltung dort holen, wo man sie finden konnte. Severus' größte Sorge jedoch blieb Black. Was wäre schließlich, wenn Black beschließen würde, Potter nicht auf der Stelle zu töten, sondern ihn zuerst zu entführen? Die Aussicht warf ein weiteres Feld möglicher Probleme auf, und Severus wollte nur ungerne versuchen, Minerva zu erklären, warum er einen 13-jährigen Schüler bis zur Toilette verfolgen musste. Irgendwie ahnte er, dass dies nicht vermittelbar sei. Als Draco von der Erscheinung von Potters Kopf in Hogsmeade berichtete, nur wenige Stunden nachdem Severus den verdammten Jungen in den Gryffindor-Turm geschickt hatte, war er geradezu entzürnt. Und als er damit konfrontiert wurde, die Nerven hatte, ihn zu beleidigen und ihm ins Gesicht zu lügen. Mit Leichtigkeit fand er jeden letzten Funken der Wut, die ihm seit dem Vorfall mit den Dementoren gefehlt hatte, wieder. Noch törichter war er. Potter mochte Lily sterben gehört haben und hatte ihre Augen, aber er war absolut gar nicht wie sie. Lily war vernünftig und aufrichtig gewesen, aber Potter war wieder einmal ganz und gar James, erfüllt von Arroganz und Selbstgefälligkeit. Dass der Junge seinen Vater eindeutig anbetete, machte es nur noch reizvoller, ein paar Details über die Wahrheit diesen Mann betreffend durchblicken zu lassen, und Potters hitziges Leugnen dieser Details bewies, wie sehr sie wehtaten. Gut. Lupin ließ sich leider nicht so leicht entzürnen. Hätte Sirius ihn nicht ganz so verachtet, wie er es nun mal tat, wäre er vielleicht beeindruckt davon gewesen, wie geschickt er log. Und so kam es, dass sein Sieg über Potter zur Asche zerfiel, als er zusah, wie Lupin ihm das gar nicht so gefährliche Stück Pergament wegnahm, das der Junge bei sich trug. Trotzdem hatte Sirius das letzte Wort. In dieser Nacht, während er seine üblichen Runden durch das Schloss drehte, machte er einen kurzen Umweg und klopfte an Lupins Tür. »Sirius«, kam die verschlafene Begrüßung. Dem fadenscheinigen Pyjama nach zu urteilen, war Lupin bereits im Bett gewesen. »Kann ich Ihnen helfen?« »Oh nein«, sagte Sirius mit einem Lächeln. »Ich wollte nur vorbeischauen, um Sie zu Ihrer spektakulären Leistung heute Nachmittag zu beglückwünschen. Eine Slytherins würdig, könnte man sagen.« »Fast.« Lupin runzelte die Stirn. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht weiß, wovon Sie sprechen.« »Aber natürlich nicht«, sagte Sirius. »Nun«, sagte Lupin, »dann vielen Dank dafür. Nun, wenn es Ihnen nichts ausmacht, es ist schon spät. Ich muss wirklich schlafen.« Sirius hielt die Tür mit einem Stiefel fest, bevor sie sich schließen konnte. »Ein Ratschlag«, sagte er, als hätte er Lupin gar nicht gehört. »Potter mag ihn aus der Hand fressen, aber nicht jeder ist so leichtgläubig. Ich bin vielleicht nicht während ihrer privaten Sitzungen mit ihm am Donnerstagabend anwesend, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich sie beobachte.« »Wenn es so viel bedeutet«, sagte Lupin und rieb sich die Finger über die Stirn, »ich bringe ihm bei, den Patronus-Zauber auszuüben, nicht, dass es sie etwas angeht.« »Natürlich tun sie das.« Sirius ließ einen Finger langsam am Türpfosten entlang gleiten. »Solange wir uns in einer Sache einig sind. Ich bin mir ihrer wahren Motive sehr wohl bewusst.« »Das bezweifle ich stark.« »Und ich bezweifle stark, dass jemand, der so begabt mit Zaubertränken ist wie ich, jemals einen Fehler machen könnte, selbst bei so einem komplexen Gebräu wie dem Wolfsbandtrank. Aber...« Sirius Achselzuckeln war absichtlich übertrieben. »Wenn ich herausfinde, dass jemand auch nur einen Finger an den Jungen legt, könnte mein eigener beim Brauen möglicherweise wegrutschen.« Er trat von der Tür zurück und richtete sich auf. »Schlafen Sie gut, Lupin.« Er lief durch unterirdische Tunnel. Die Wände schienen auf ihn einzustürzen. Raue Erdschichten ragten über ihm und um ihn herum und drückten feuchte Dunkelheit in seinen Leib. Sie veränderten sich wie die verschlungenen Windungen und Drehungen eines Labyrinths. Sein eigener Herzschlag hallte wie Donner, wie eine Trommel, hämmerte, hämmerte, hämmerte, hämmerte. Seine schweißnassen Hände verfingen sich in Flechten und Moos, als er durch das Schwarz hastete, immer nur einen Schritt davon entfernt, unbemerkt begraben zu werden. Aber niemals stieß er mit einer Wand zusammen. Wovor er davonlief, hätte er nicht sagen können. Er war auf der Flucht, wahrscheinlich. Oder vielleicht versuchte er auch, es zu finden. Es war ihm dicht auf den Fersen, schlich unter ihm hindurch. Es wartete hinter der nächsten Ecke auf ihn. Er musste hier raus. Er musste es aufspüren. Er musste. Er musste. Er erinnerte sich nicht daran, gestolpert zu sein, aber er stürzte dennoch. Ein ekelerregender, ohnmächtiger Sturz in den schwarzen Abgrund. Seine Finger suchten nach Halt, aber da war nichts. Nichts als die endlose Luft, die auf seinem Weg nach unten an ihm zerrte und seine Arme in Fetzen riss. Er schien für immer zu fallen, stürzte sicherlich in seinen Tod, und wenn er auf den Boden aufschlug, würde er... Er landete weich, ohne einen Laut von sich zu geben. Seine Glieder zitterten vor Angst, aber nicht vor Schmerz. Ein übler Gestank stieg in die Nase. Er rollte sich weg, seine Finger versanken dabei im Schlamm. Dann öffnete er die Augen, und obwohl es kein Licht gab, konnte er plötzlich etwas sehen, in scharfen, verzerrten Blitzen. Blasse Haut und lange Strähnen blutrote Haare, die sich über zottiges, dunkles Fell ergossen. Das Monster hob den Kopf und knurrte, die Fangzähne triefend nass, und Severus schreckte entsetzt zurück, konnte aber nicht wegsehen, konnte nur den weißen Glanz der Rippen anstarren, konnte nur dem Splittern der Knochen lauschen, als das Monster sich bückte, um seine Mahlzeit fortzusetzen. Im nächsten Augenblick schlugen Lillys tote Augen weit auf. »Da war eine Frau«, sagte sie spöttisch, »sie schrie«, und beim letzten Wort begannen ihre Züge zu flackern, sich zu verwandeln und zu verlagern, bis nur noch die Augen gleich blieben. »Du kommst zu spät«, flüsterte Black in sein Ohr. »Wie immer, für immer zu spät.« »Nein«, keuchte Cyrus, »nein, ich kann das immer noch in Ordnung bringen.« »Wirklich«, sagte Black, der neben Potters Leiche kniete, wobei er beiläufig eine Hand durch rabenschwarzes Haar strich und beobachtete, wie der Werwolf weiterfraß. »Dann solltest du dich besser beeilen, denn die Zeit läuft dir davon. Tick, tick, tick.« Und Cyrus sah mit Schrecken zu, wie er den Zeitumkehrer in die Höhe hielt. Er taumelte vorwärts, und unter dem Druck von Blacks Griff zerbröckelte das Gerät zu Staub, und er öffnete den Mund und kam schweißgebadet und keuchend in einem Gewirr von Laken auf dem Boden neben seinem Bett zu sich. Er schaffte es nicht rechtzeitig zur Toilette. Wie immer schien der Frühling die Zeit zu beschleunigen. Oder vielleicht war es der albtraumbedingte Schlafentzug. Alles, was Cyrus wusste, war, dass ein Tag in den nächsten überging und zu viele Aufgaben auf ihn warteten. Er unterrichtete und überwachte Potter und Lupin. Er bereitete Prüfungen vor und bewahrte den Jungen vor den alltäglichsten Todesfällen, einer giftigen Pflanze in den Gewächshäusern, einem schiefgegangenen Aufmunterungszauber, der vor lauter Lachen zum Herzstillstand führte. Er korrigierte Aufsätze und verteilte Nachsitzen und ging, ermutigt durch die ersten Sonnenstrahlen, die Aufgabe an, sich unempfänglich für die Dementoren zu machen. Jede Woche wagte er sich näher an den Ort, wo sie schwebten, und praktizierte den Patronuszauber. Jede Woche kehrte er zurück, erschüttert und bis zum Umfallen erschöpft. Manchmal dachte er sogar daran, etwas zu essen. Immer, immer dachte er an den Wolfsbandtrank, und wenn er gelegentlich zu Aufputschtränken greifen musste, damit er aufmerksam genug blieb, um sicherzustellen, dass er perfekt gebraut war. Nun, dann war das ein kleiner Preis, den er zahlen musste. Er konnte sich später ausruhen. Er konnte sich ausruhen, sobald das Schreckgespenst Black keinen Einfluss mehr auf seine Träume hatte, weil er sicher weggesperrt war. Oder besser noch, geküsst wurde. Aber Black schien verschwunden zu sein, als wäre er nie da gewesen. Und je näher das Ende des Schuljahrs rückte, desto aufgeregter war Severus. Als er also am letzten Prüfungstag in Lupins Büro stürmte, den Trank in der Hand und dort niemanden vorfand, nur eine Karte, auf der er einen kleinen schwarzen Punkt mit der Aufschrift Lupin durch einen Tunnel wandern sah, er war bereit. Er war sowas von bereit, und diesmal konnte sich ihm nicht einmal Dumbledore in den Weg stellen. »Nun, da haben Sie Severus. Sofern Sie nicht behaupten wollen, dass Harry und Hermine in der Lage sind, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, sehe ich leider keinen Grund, die beiden weiter zu behelligen.« Die wahre Bedeutung von Dumbledores Worten ging erst im glühenden Feuer seiner Wut unter, bis Severus aus dem Krankenflügel geflohen war. Er lehnte sich an die Wand, atmete, atmete, versuchte die schwarzen Punkte dazu zu bringen, nicht mehr durch sein Blickfeld zu tanzen, als die Puzzleteile langsam an ihren Platz rutschten. Die gequälte Stimmung, die Granger das ganze Jahr über mit sich herumgetragen hatte, die dunklen Ringe unter ihren Augen, die Severus vom Blick in den Spiegel her kannte, die Gesprächsfetzen im Lehrerzimmer, die er damals noch nicht vollständig registriert hatte, nun aber in sein Bewusstsein explodierten. Fand Muggelkunde nicht parallel zur Arithmetik statt? »Dieser Bastard!« Seine Hände zitterten, als Severus seine Roben nach dem Zeitumquerer durchwühlte. »Scheiß auf Vertrauen! Das war einfach zu viel. Er fand ihn nicht.« Er konnte sich gerade noch beherrschen, sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes auf den Schulleiter zu stürzen, als dieser und Fudge Sekunden später in den Korridor entlang gingen. Er packte Dumbledores Arm mit Absicht etwas zu fest, als er sprach, glich seine Stimme einem Knurren. »Auf ein Wort! Jetzt!« Fudge zog die Augenbrauen hoch. Dumbledore warf einen Blick auf Severus und sagte, »Entschuldigen Sie uns« und führte ihn umgehend in das nächste Klassenzimmer. Severus wartete erst gar nicht darauf, dass er irgendwelche stille Zauber gesprochen hatte. »Ich weiß, was Sie getan haben.« »Ah«, sagte Dumbledore, »ja, das hatte ich mir schon gedacht.« »Dann wollen Sie es nicht einmal abstreiten?« Dumbledore runzelte die Stirn. »Und Ihren Intellekt beleidigen, wo Sie jetzt doch schon in so einer Ver...« »Sie haben verdammt recht, ich bin in einer Verfassung«, explodierte Severus. »Wie konnten Sie nur?« »Schon gut, es ist mir egal. Geben Sie ihn mir einfach zurück. Sofort.« »Den hier?« fragte Dumbledore und nahm den Zeitumkehrer aus einer Tasche. »Wenn es so sein muss, dann nehmen Sie ihn. Aber ich fürchte, er wird Ihnen nicht von so großem Nutzen sein, wie Sie...« »Und wenn ich verdammt nochmal sterben werde bei dem Versuch, Ihren unsinnigen Zauber zu durchbrechen?« Severus riss Dumbledore die Kette aus der Hand, nur um abrupt innezuhalten, als Verwirrung seinen Zorn fortspülte. Die Sanduhr, die normalerweise selbst nach den schlimmsten Untaten des Schulleiters unversehrt blieb, war von einem seltsamen bläulichen Schimmer umgeben. Als er versuchte, sie zu berühren, glitten seine Finger ab, als wäre das Glas geölt. Er starrte das Ding an, völlig verblüfft. »Es wird nicht funktionieren«, sagte Dumbledore, »nicht wegen irgendetwas, das ich damit gemacht habe, sondern weil es das Paradoxon spürt.« »Paradoxon«, sagte Severus. Sein Inneres fühlte sich ausgehöhlt an, als ob es wundgerieben worden wäre. »Soweit waren Sie also bei Ihrer Schlussfolgerung noch nicht gekommen?« »Ja, ein Paradoxon, und zwar ein höchst komplexes, eines, das dieses Gerät niemals aufrechterhalten konnte. Die Dementoren zogen sich kaum von sich aus zurück. Irgendetwas hat sie vertrieben. Irgendjemand, sollte ich sagen.« Der bloße Gedanke ließ die Galle in Severus aussteigen. »Potter.« »Er hat Ihnen heute Abend das Leben gerettet, ja, und auch sein eigenes, und ich hätte es sein sollen. Ich wäre es auch gewesen, wenn Sie nicht... Wie können Sie es wagen?« Er kam einige Schritte näher, die Faust um das Metall geballt. »Sie sprechen mit mir über Vertrauen, und dann gehen Sie und tun das. Sie lassen Black laufen, obwohl Sie wissen, genau wissen, ich weiß, dass er unschuldig ist. Er ist schuldig wie die Sünde selbst.« Jede Muskelfaser in seinem Körper schien zu zittern, straff, angespannt und bereit zu zerreißen. »Ich sollte aus dieser Tür gehen, jetzt sofort, und Fudge alles erzählen.« »Und wie wollen Sie es beweisen?« fragte Dumbledore ganz ruhig und deutete auf Severus' Hand. »Damit?« »Ja«, zischte Severus, »warum nicht zur Hölle?« »Ist es Ihnen je in den Sinn gekommen, dass ich es vielleicht satt habe? Haben Sie eine Ahnung, wie oft?« Er brach ab und holte einmal tief Luft. Dann noch einmal. Der Raum um ihn schien sich plötzlich zu drehen. Dumbledore gab ihm für einige Sekunden den nötigen Halt. Dann krächzte Severus. »Lassen Sie Potter sterben. Ich bin fertig damit.« Er kam bis zur Tür. Dumbledore hielt ihn nicht auf, sah ihm nur zu, ruhig, still und unbewegt, wie er auf die Tür zustolperte. Ob er je eingeschritten wäre, würde Severus nie erfahren. Denn in dem Moment, in dem er die Klinke anfasste, blitzte eine Erinnerung an grüne Augen auf, die ihn scharf anklagten, und er zog die Hand zurück, als ob er sich verbrüht hätte. Das Erbärmlichste an der ganzen Sache war, dass er nicht mit Sicherheit sagen konnte, wessen Augen das waren. Er drückte seine Stirn an die raue, hölzerne Maserung der Tür. »Ich habe nicht nachgedacht«, sagte Dumbledore ganz leise. »Sie sind verständlicherweise völlig erschöpft. Das Beste, was Sie jetzt tun können«, er legte eine Hand auf Severus' Rücken, »ist vielleicht, sich auszuruhen.« Severus löste sich mit einem Schnauben von der Berührung, riss die Türe auf und stürmte an Fudge vorbei, ohne sich noch einmal umzudrehen. Er rannte die Treppe hinunter und in sein Quartier, knallte die Türe hinter sich zu und schleuderte den Zeitumkehrer in die hinterste Ecke. Aber es war nicht genug, konnte nie und nimmer genug sein. Er fegte jeden einzelnen Zettel von seinem Schreibtisch und verhexte ihn obendrein. Er ächzte, als er umkippte, aber Severus bewegte sich bereits weiter. Diesmal in Richtung des Getränkeschranks. Als der sich weigerte, sich sofort zu öffnen, zerschlug er das Glas mit der Faust und griff blind nach der ersten Flasche, wobei es ihm egal war, ob er sich die Hand zerschnitt. Dann saß er in einem Haufen von Prüfungsarbeiten von 5 Schuljahren und Scherben, kippte den Kopf nach hinten und trank und trank und trank.